Zum 64. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Befreiungskrieg fanden am 24. Juli im zentralen Jugendclubhaus in Pyongyang die Darbietungen der zentralen künstlerischen Propagandagruppe der Jugend unter dem Motto 27. Juli ewiger Siegestag. Ri Il-Fan, Abteilungsleiter im ZK der Partei der Arbeit Koreas, die Funktionäre des Jugendverbandes und die Jugendlichen und Studenten sahen sich die Darbietungen an. Bei Darbietungen, eingeleitet mit dem Chor Ruhm dem Heerführer Kim Jong-un, wurden bunte Stücke auf die Bühne gebracht, darunter Erzählung und gemischter Kleinchor, das Marschlied vom 27. Juli, Tanz an der Wasserquelle, Herrenquartett, das Lied vom Stolz auf Gardetruppen und Damensolo, Sage du Feuerwerk des Sieges im Krieg.